欢迎收听 täglicher Apfel 每日一苹果。德文老师远离我。 让我们来看看今天的对话吧。 Entschuldigung, ist das hier die Bibliothek für Wirtschaftswissenschaften? Ja, genau. Suchen Sie etwas Bestimmtes? Ja, ich suche ein spezielles Buch für meine Prüfung. Ich habe bereits online recherchiert, aber ich finde das Regal nicht. Wir haben hier viel Fachliteratur. Lassen Sie uns am Computer nachsehen. Obwohl das Buch im System als verfügbar markiert ist, steht es manchmal an einem anderen Ort. Ah, da ist es ja. Ein interessantes Buch. Kann ich es direkt ausleihen? Natürlich. Haben Sie Ihren Ausweis dabei? Ja, hier ist er. Wie lange ist die Frist für die Ausleihe? Die Frist beträgt 4 Wochen. Sie können sie 2-mal online verlängern. Und was passiert, wenn ich es zu spät zurückgeben werde? Dann fällt leider eine Gebühr an. 这段对话非常实用。我们看到 Andreas 在找。 Die Bibliothek, 也就是图书馆。他说他在找。 Ein spezielles Buch. 这里有一个重点文法。就是不定冠词后的形容词词尾变化。因为 Buch 是中性名词，所以在 ein 后面形容词 speziell 要加上 minus 变成 spezielles。 没错，他还提到已经在网上 recherchiert 也就是查询过了，但找不到书架 das Regal。 图书馆里有很多 Die Fachliteratur 也就是专业文献接着 Lina 说了一句 Obwohl das Buch im System als verfügbar markiert ist, steht es manchmal an einem anderen Ort. 这里用了 Obwohl 意思是虽然这是一个让步从属子句动词 Ist 必须放在句子的最后面 找到了书以后 Andreas 说这是一本 Ein interessantes Buch. 同样的形容词 interessant 也因为中性名词而加上了 muss. 他问能不能 ausleihen 就是借阅的意思。 借书需要 der Ausweis 也就是证件或借书证。Andreas 接着问了 die Frist 这是指借阅期限。 期限是4周，但你可以上网。 Verlängern, 也就是续借。最后要注意，如果太晚 ，zurückgeben, 也就是归还书籍，就会产生 die Gebühr, 也就是罚款或费用。 希望今天的内容对你在德国图书馆借书有帮助。我们下次见 ，Tschüss。